Ketamin dabei und um 8 Uhr morgens hast du dann geguckt, hat in der Hose sich gewaschen. Thank you. We'll be right back.